Erster, warum streitet ihr? Es ist, weil ihr Dinge wollt, die ihr nicht bekommt. Zweiter, ihr wollt etwas, aber bekommt es nicht. Ihr streitet und kämpft. Aber ihr bekommt es nicht, weil ihr nicht betet. Dritter, ihr betet, aber bekommt nichts. Das ist, weil ihr falsch betet. Ihr wollt nur eure eigenen Wünsche erfüllen. Vierter, ihr seid wie Leute, die Gott nicht treu sind. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer ein Freund der Welt sein will, ist ein Feind von Gott. Fünfter, denkt ihr, die Bibel sagt das ohne Grund? Gott will ganz für sich, dass der Geist, den er uns gegeben hat, uns liebt. Sechster, aber Gott ist noch gnädiger. Darum sagt die Bibel, Gott ist gegen stolze Menschen, aber er hilft demütigen Menschen. Siebter, darum, gehorcht Gott. Wehrt euch gegen den Teufel, dann läuft er weg von euch. Geht zu Gott, dann kommt er zu euch. Achter, wascht eure Hände, ihr Sünder. Macht eure Herzen rein, ihr Unentschlossenen. Neunter, seid traurig und weint. Lacht nicht mehr, sondern seid traurig. Seid nicht fröhlich, sondern betrübt. Zehnter, seid demütig vor Gott, dann wird er euch ehren. Elfter, redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern. Wer schlecht über seinen Bruder redet, kritisiert Gottes Gesetz. Wer das Gesetz kritisiert, ist nicht jemand, der das Gesetz befolgt, sondern ein Richter. Zwölfter, nur Gott gibt Gesetze und ist Richter. Er kann retten und zerstören. Wer bist du, dass du andere richtest? Dreizehnter, hört zu, ihr, die ihr sagt, heute oder morgen gehen wir in diese Stadt. Wir bleiben ein Jahr dort, machen Geschäfte und verdienen Geld. Vierzehnter, ihr wisst nicht, was morgen passieren wird. Euer Leben ist wie ein Nebel. Er ist kurz da und dann verschwindet er. Fünfzehnter, sagt lieber, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Sechzehnter, aber jetzt seid ihr stolz und prahlt. All dieses Prahlen ist schlecht. Siebzehnter, wer weiß, was richtig ist, aber es nicht tut, der sündigt.